1 Live Infos. Mit Bastian Rudde um 19 Uhr. Millionengewinn für Justiz durch Verkauf von Bitcoins. Erster Saisonsieg für Köln in der Bundesliga und das Wetter ist und bleibt bewölkt und teilweise nass. Digitalgeld. In Hessen bahnt sich ein eher ungewöhnliches Geschäft an mit Bitcoins. Die Staatsanwaltschaft hat bestätigt, dass 130 Bitcoins verkauft werden sollen. Sie waren auf Computern von Internetkriminellen beschlagnahmt worden und könnten Hessen jetzt einen Millionengewinn bescheren. Sandra Winzer berichtet. Die 126 Bitcoins im Wert von damals fast 50.000 Euro waren vor 3 Jahren bei einer Razzia beschlagnahmt worden. Diese hatte zur Schließung des Online-Drogenmarktplatzes Hydra geführt. Mittlerweile haben die beschlagnahmten Bitcoins einen Wert von 1,9 Millionen Euro. Der Zeitung Tagesspiegel zufolge will das Bundeskriminalamt nun zusammentragen, wie viele Bitcoins sich insgesamt durch Beschlagnahmungen im Besitz von staatlichen Stellen befinden. Ersatzstrom. Die NRW-Landesregierung möchte mit einem Deal erreichen, dass Belgien das Pannenatomkraftwerk Tihange abschaltet. Ministerpräsident Laschet hat dem Kölner Stadtanzeiger gesagt, dass es Gespräche gibt, Ersatzstrom nach Belgien zu liefern, aus Braunkohlekraftwerken in NRW. Die sind aber als Klimakiller umstritten. An den Atomreaktoren in Tihange in der Nähe von Aachen gibt es immer wieder Sicherheitsprobleme. GroKo. In der SPD nimmt der Widerstand gegen eine mögliche große Koalition zu. Als erster Landesverband hat jetzt Thüringen offiziell dagegen gestimmt auf einem Parteitag. Auch Nordrhein-Westfalens SPD-Chef Groschek ist wohl eher gegen eine neue große Koalition im Bundestag. Er warnte heute davor, dass die SPD zum Wackeldackel von CDU und CSU werden könnte. Trotz solcher Bedenken ist der Bundesvorstand der SPD für GroKo-Gespräche. Abstiegskampf. Der 1. FC Köln hat etwas Selbstvertrauen getankt durch ein 1:0 gegen Wolfsburg. Für Verteidiger Heinz und den FC war es im 17. Bundesligaspiel der erste Sieg. Es geht einfach darum, Spieltag zu Spieltag zu kämpfen, sich nicht aufzugeben. Und ich glaube, wir wollen nach der Bundesliga was zeigen, dass wir uns da nicht abschlachten lassen da nach unten, sondern wir wollen einfach das, was noch möglich ist, machen. Schalke hat heute 2:2 in Frankfurt gespielt, nach 0:2 Rückstand. Torwart Fährmann ist stolz. Da kann ich wirklich wieder bloß jeden Einzelnen der Mannschaft loben, dass wir wiederholt so einen Charakter bewiesen haben. Ja, das ist Schalke und das macht einen wahnsinnig stolz, für so einen Verein zu spielen. Außerdem heute Stuttgart-Bayern 0:1, Bremen-Mainz 2:2, Augsburg-Freiburg 3:3. Bei Dortmund-Hoffenheim steht es aktuell 0:1. 1 live. Sektorwetter. Am Abend und über Nacht kann es Regen, Schneeregen oder Schnee geben. Meistens ist es gerade aber trocken, +2 bis -4 Grad in der Nacht. Auch morgen kann es Schnee, Schneeregen und Regen geben, etwa in der Eifel und im Sauerland. Ansonsten meistens trocken, ab und zu reißt morgen die Wolkendecke auch mal auf. In Bielefeld +3 Grad, in Gladbeck, Bergisch Gladbach, Königswinter und Lünen +5. Am Montag +7 Grad und weiter viele Wolken. Stauschau. Autobahn 3, Oberhausen Richtung Köln zwischen Dreieck Langenfeld und Leverkusen-Opladen, 2 Kilometer stockend. A40 Dortmund Richtung Essen zwischen Kreuz Bochum und Bochum-Hamme, 5 Kilometer Stau nach Bergungsarbeiten. Da war die Fahrbahn gesperrt, ist aber seit kurzem wieder frei. Und nochmal die A40 Essen Richtung Dortmund zwischen Dreieck Bochum-West und Bochum-Hamme, 2 Kilometer Stau. Eins live. Gold. Mit Linda Reitinger hier heute. Einen glamourösen Samstag wünsche ich euch. If I told you, this was only gonna hurt. If I warned you, that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night. In the silence, when there's no one by your side. Would you call? Would you rise up, come and meet me in the sky? Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you. Live. I'm like a soldier coming home for the first time. I dodge a bullet and I walked across a landmine. Oh, I'm still alive. Am I bleeding? Am I bleeding from the storm? Just shine a light into the wreckage so far away, away. 'Cause I'm still. Cuteness Overload jetzt hier in 1Live Gold. Ich stalk mich ja immer so ein bisschen durch die Promi-Profile, ne? Und da bin ich gerade tatsächlich kleben geblieben bei Camila Cabello. So süß, wie der Post hier ist, ne? Das ist ein Video, wie so ein kleines Mädel zu Hause im Wohnzimmer Camilas Song Never Be The Same performt. Ja, okay. Das mit dem Singen, ne, klappt eher, geht so. Ist eher so ein Piepsen so ab und zu über Camilas Stimme aus dem Boxen. Aber die Performance, ganz ehrlich, ganz groß. So mit Glamour-Outfit, Fake-Gitarre und Plüsch-Ohren-Haarreif steht sie am Mikro und gibt einfach alles. Also Camilas Fans kommen auch gar nicht drauf klar. Die kommentieren das Video mit einer Trilliarde Herzchen-Emojis die ganze Zeit. Also falls irgendwie euer Kaffee heute ein bisschen bitter ist oder euer Mojito der Zucker fehlt, checkt das Video, dann läuft das. Ich habe Camila Cabello jetzt für euch mit einem ganz neuen Song. Der ist auf dem Soundtrack zu einem neuen Film mit Will Smith, der nächste Woche bei Netflix startet. Bright heißt er. Der Song heißt Crown. Und jetzt wünschte ich tatsächlich, ich hätte auch so ein Puschelhaarreif. Würde ich auch hart performen. Been sitting on your tongue for ages. Worries ripping off your mouth contagious. Oh oh. Oh oh. No skin off your back to blame us. Now waiting on the world to save us. Oh oh.

Jonas Blue für euch am Samstagabend. 1 Live Gold. Mein Insta-Feed, ne, ist ja dieser Woche wieder voll mit Darth Vader-Maskenfotos, denn der neue Star-Wars-Film ist raus. Aber Darth Vader, ganz im Ernst, ich habe den wirklich größten Superstar aus Star Wars 8 jetzt bei mir. Und ich meine leider nicht dich, Marcel. Ich habe es mir fast gedacht. Ich nehme an, du meinst hier diesen flauschigen Kumpan, den Pork. Den meine ich, den Pork. Dieses ja. Robben-Pinguin-artige Ding aus dem Trailer, so niedlich. Den behalte ich jetzt für immer. Ein Live-Kinomann, Marcel Emmel, hat aber nicht nur Plüsch-Porks gejagt, der hat auch die Stars aus dem Film getroffen in London. Sag mal, gehen die jetzt auch alle so steil auf dieses bezaubernde Geschöpf? Ich sag mal so, nicht alle. John Boyega, der spielt ja den Finn, der findet die Porks eher geht so. Deshalb habe ich ihn gefragt, was denn bitte mit ihm nicht stimmt. John kontert mit einer Gegenfrage. I want to ask you a question. Okay. You see five porks in your kitchen. What are you gonna do, man? Was ich denn bitte machen würde, wenn plötzlich fünf Porks bei mir in der Küche stehen? Gute Frage, wahrscheinlich Pulled Pork. nein, also ich würde halt einen behalten und vier nach Hause schicken. Mit der Antwort hat sich John aber nicht zufrieden gegeben. You send four away. Yeah. Why you send four away? I thought everybody loves pork. Warum schicke ich vier weg, wenn alle Porks lieben? Ja, er hat recht, er hat mich überführt. 1-0 für John. Was ist los mit dir, ey? Ich würde alle nehmen. Gut. Aber gut, lass mal von der plüschigen zur dunklen Seite der Macht kommen. Ja. Adam Driver, ne, der spielt ja einen ziemlich fiesen Typen, auch jetzt wieder im neuen Star Wars, nämlich wieder Kylo Ren. Wie viel Liebe gibt es denn für den von den Fans? Also nach Episode 7 gab es ja erstmal genug Gründe für einen Shitstorm nach den anderen. Als Newcomer einfach mal eben so eine Legende wie Han Solo abmurksen. Das mit dem Shitstorms, das hat sich aber tatsächlich in Grenzen gehalten. Es gab total unterschiedliche Reaktionen. Meistens waren sie aber gut. Klar, oft geht es darum, warum ich Han Solo umgebracht habe. Aber ich verschwinde dann so schnell wieder, dass sie es nicht aus mir rauskriegen. Eigentlich auch eine ganz gute Taktik. Ne? Und ansonsten halt Lichtschwert raus und... Heute ist Samstag, ne? Und ich habe es ja tatsächlich geschafft, noch nicht gespoilert zu werden. Sehr gut. Aber wie schaffen das die Schauspieler aus dem Film eigentlich auch während dem Dreh, ne? Einfach nichts zu erzählen? Die müssen doch platzen vor Aufregung. Nee, ja, aber das scheint irgendwie so ein ganz normaler Teil des Jobs zu sein. Andy Serkis und Domhnall Gleeson, die spielen Snoke und Hux, also die dunkle Seite, und die wussten untereinander noch nicht mal, ob sie geplappert haben. Be honest, did you tell anybody anything? No. Honestly? Oh, absolutely, 100%. No, not in your family, because if I say one thing, I'll just everything will vomit out. Also hätte Domhnall einmal angefangen, hätte er halt einfach komplett durchgeredet, deshalb hat er es lieber gelassen. Und Andy Serkis vertraut on top noch nicht mal seiner Familie und sagt deshalb nichts. Ja, weiß Bescheid. Aber auch alle anderen Stars haben wir dicht gehalten, und wie die das hingekriegt haben, nicht zu spoilern, das seht ihr im Netz. Alle Video-Interviews zu Star Wars 8 haben wir nämlich für euch auf 1live.de. Gold in 1live. Take a moment for yourself. Get close with the lights down low. You and I and no one else. I get the feeling that I wanna explode. Baby, you grab my attention. Tension, burning fever. Take me to another dimension tonight. Can't stop this feeling, baby. Only you can make me come alive.

Sektor, it's me, Kaigo. Are you ready for a great party night? Der Sektor hat immer Bock auf Party. Kaigo, Kids in Love World Tour 2018. Feuerwerk und Lametta. Tanzen, durchdrehen. 18. Februar, Arena, Köln. It will be a night to remember. Hope I'll see you there. Kaigo. Mega geil! In den Sektor geholt von 1 Live. 1 Live? Stauschau. Um 7:30 ist noch eine Meldung übrig. Auf der A565 Bonn Richtung Meckenheim ist die Ausfahrt Meckenheim-Nord nach einem Unfall gesperrt. Diese Sperrung soll bis 21 Uhr, also 1,5 Stunden lang, noch dauern. Eins live. Gold. Linda Reitinger hier, das bin ich, und jetzt lecker Haaren unter den Achseln auch. Ja, die haben nämlich ganz viele diese Woche gesehen bei Supermodel Gigi Hadid. In so einem Video im Netz nimmt die nämlich irgendwann mal so die Arme hinter den Kopf, ne? Und sofort ging irgendwie bei allen beim Gucken der innere Superzoom an, so. Ist halt mal Winterfell bei Gigi, ne? Man sieht so dunkle Stippen tatsächlich. Direkt gab es die mega Diskussion. Die einen fanden es eklig, Haare unter den Achseln. Andere haben es gefeiert, weil natürlich schön, bla bla, ne? Dann hieß es auf einmal, ey, das sind sowieso gar keine Haare, ne? Das sind einfach die Fusseln von der Jacke, die sie vorher anhatte. Die Gigi. Naja, was auch immer. Also ich sag, Fusseln oder Haare, Hauptsache schön kuschelig warm. Unterm Arm. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, heaven's a heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. Für den Sektor. Avicii featuring Rita Ora. Eins live. It's you and your world and I'm caught in the middle. edge of the knife and it hurts just a little. And I know, and I know, and I know, and I know that I can't be your friend. It's my head or my heart and I'm caught in the middle. Sound von Avicii und Rita Ora war das für euch. Lonely Together, 1 Live Gold ist hier. Jetzt mit News von Queen Bee. Beyoncé. Ja, die hat nämlich so ein bisschen den Partypupser Spielverderber gemacht diese Woche. Und es geht dabei um Bier tatsächlich. Um Bier, das so heißt wie sie. Beyoncé nämlich. Ich finde, ja, das verdient einen kleinen Wortspiel-Award. Beyoncé. Beyoncé selbst allerdings findet das gar nicht so lustig. Die hat der Brauerei, die dieses Beyoncé entwickelt hat, jetzt verboten, das weiter zu produzieren. Die Brauereibesitzerin, die ist ziemlich enttäuscht. Die sagt so, Mensch, das war doch nur gut gemeint. Das sollte eine Hommage sein, so. Weil Beyoncé sie selbst so krass inspiriert, so Girl Power, ne, so Sachen. Aber muss auch sagen, so das Etikett, ne, das erinnert schon sehr an das Albumcover von Beyoncés fünftem Album. Und ja, man könnte auch sagen, irgendwie, die versucht möglicherweise einfach nur geschickt Hartkohle zu verdienen mit dem Zeug, was sie da zusammengebraut hat. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wie viele von euch denken sich so, Alter, ein Bier, das so heißt wie ich, wie geil wären das? US-Sänger Lauf zum Beispiel. Der hat sogar schon so voll den ausgetüftelten Plan tatsächlich, was für ein Bier er denn so rausbringen könnte. A blue beer. Blaues Bier. Mega gute Idee. Ich schreibe das jetzt sofort auf. Mein eigenes Laufbier in Blau. Ja, und das heißt dann Blauf. Nämlich Bier und Blau und Lauf gleich Blauf. Super. Ist er bei einem Besuch bei uns drauf gekommen. Ja, das hat es allerdings bisher noch nicht mal in die Produktion geschafft. Headlights making me blind. All of your pleasures catching my eye. If I jump once, then I never think twice. But your temptation's making me stay another night. And my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was. And you know

1 Live. Gold. Boah, ey, endlich ist Schluss mit der Heimlichtuerei bei Taylor Swift. Es ist ja schon seit Monaten gemunkelt worden, ne? Da geht was zwischen ihr und Schauspieler Joe Alwyn. Und seit dieser Woche wissen wir jetzt nun auch endlich, ja, es ist wahr, die beiden sind in love. Lilian Schmitz aus dem 1Live-Pop-Team, sag mal, wie haben denn die beiden ihre Beziehung nur bestätigt? Also Taylor und Joe haben sich diese Woche zum allerersten Mal zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt. Erst haben Paparazzi die beiden Händchen haltend in New York auf der Straße erwischt. Joe hat Taylor da zu einem Auftritt von ihr begleitet. Und ein paar Tage später, da gab es dann auch noch großes Geknutsche bei einem Konzert von Taylors Homie Ed Sheeran. Taylor und Joe standen da eng umschlungen im Publikum, haben zu Ed-Songs getanzt und Fans haben sie dann beim Knutschen richtig erwischt, also volles Romantikprogramm. Oh ja, und ich kann mir vorstellen, das Geknutsche ging dann direkt auch weiter am Mittwoch, da hatte Taylor ja Geburtstag. Jo, Taylor ist 28 geworden und das halbe Netz ist wirklich explodiert vor Glückwünschen. Cara Delevingne, die hat Fotos von der Victoria's Secret Show 2013 gepostet, sie und Taylor zusammen auf dem Catwalk. Selena Gomez hat ein altes Handyvideo irgendwie ausgegraben, in dem die beiden so rumalbern und Grimassen ziehen. US-Talkerin Ellen DeGeneres, die hat auch ein altes Video gepostet von Taylors allerersten Besuch bei ihr in der Show vor 10 Jahren. Und darin erzählt Taylor, wie sie mit 11 Jahren ganz zu Beginn ihrer Karriere sämtliche Musiklabels in Nashville abgeklappert hat. Hey, I'm Taylor. I'm 11. I want a record deal. So, hallo, ich bin Taylor, 11 Jahre alt, ich will einen Plattenvertrag. Fand ich ganz witzig. Und Gigi Hadid war aber allerdings ein bisschen zu spät dran und hat erst 2 Tage später gratuliert. Nachträglich alles Liebe für eine unglaubliche Freundin, ein brillanter Geist mit riesigem Herzen, hat sie geschrieben. Schleimschlunz. Oh yes. Und Taylor hat sich aber brav für alle Wünsche bedankt, war dann aber auch direkt wieder im Business-Modus und hat einen Trailer zu ihrer Reputation-Stadion-Tour 2018 gepostet. Yes, also Tickets von Nordamerika, Australien, Irland und England gibt's jetzt zu kaufen. Geht los bei knapp 100 Euro pro Karte. Mhm. Ne? Ist nicht schlecht. Für Deutschland sind aber bisher noch keine Termine draußen. Na, trotzdem fangen wir mal an zu sparen, ne? Gold in 1 Live. I don't like your little games. Don't like your tilted stage. The role you made me play, the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. What you just made me do, look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama, drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of times. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. What you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'm sorry.